walk down to the Capitol. 6. Januar 2021. Trump-AnhängerInnen stürmen das Washingtoner Kapitol. Ein junger Mann fällt ins Auge. Pelzmütze mit Büffelhörnern und Kojotenschweifen auf dem Kopf. Nackter Oberkörper mit Wikinger-Tattoos. Wer ist dieser Mann? Er wird wenige Tage später identifiziert als QAnon-Schamane aus Phoenix, Arizona, der im Netz Kurse anbietet zu spiritueller Selbstverteidigung und Karma-Bereinigung. Ein halbes Jahr vorher, im gleichen Outfit und mit einem Schild mit der Aufschrift Q sent me in der Hand, erklärt er im Sommer 2020 einem Reporter des ORF: So, in order to beat this evil occultic force, um die böse okkulte Macht zu schlagen, brauchen wir eine helle okkulte Macht, die auf der Seite Gottes und der Liebe steht, wie bei den Engeln, die den Dämonen widerstehen. Als Schamane bin ich wie ein Multi- oder hyperdimensionales Wesen und kann viele verschiedene Lichtfrequenzen jenseits meiner fünf Sinne sehen. So kann ich in andere, höhere Dimensionen sehen, die die Pädophilen, Vergewaltiger, Mörder in höchsten Rängen im Dunkeln verbergen, die niemand sehen kann, weil das dritte Auge nicht offen ist. Was haben Karma und Spiritualität mit der Erstürmung einer politischen Einrichtung zu tun? Wir sind hier, wir sind laut, all man uns die Freiheit aus. Auch wenn hierzulande Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrieren, versammeln sich Esoterikerinnen, Post-Hippies, Verschwörungsfantasten, Populistinnen, Hooligans und Rechtsextreme. Ein erstaunlich breit gefächertes Spektrum von Frauen und Männern, die ihrem Unmut über Lockdown, Maskenpflicht und Impfungen Luft machen und Anschluss suchen. Gefährlichen Anschluss. Es fehlt an Abstand zwischen Menschen und an Abstand zwischen Ideologien. Warum Esoteriker und Rechtsextreme nicht zufällig gemeinsam auf die Straße gehen. Sendung von Markus Metz. It doesn't hurt me. You wanna feel how it feels. You wanna know that it doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making. Keine Zwangsimpfung, keine Zwangschippung, keine Bargeldabschaffung, keine Diktatur durch WHO und Finanzeliten, keine Volldigitalisierung, kein 5G. Ein Plakat bei der Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen am 12. September 2020 auf der Münchner Theresienwiese. Es war, zumindest nach meiner Wahrnehmung, schon gemischt. Ja? Also da gab es ältere genauso wie junge Menschen. Und auch von der Motivation mit der Teilnahme an dieser Demonstration gab es natürlich auch verschiedene Gruppierungen. Maike Wengatz ist Vorsitzende des Vereins München ist bunt, der sich gegen Rassismus und Menschenverachtung für eine demokratische und tolerante Stadtgesellschaft einsetzt. Gerade hat sie eine Broschüre zu den sogenannten Hygienedemos veröffentlicht. Darin analysiert sie die Frage, sind die Querdenker eine rechte Gefahr? Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir glauben Warten auf den Impfstoff? Masken und Abstand neue Normalität? Nein, danke. Ich meditiere für Freiheit, Vielfalt, Wahrheit, Menschenwürde. Sie tragen natürlich nicht alle Uniform. Aber viele sind eben dabei, die eben diese verschiedenen Verschwörungstheorien auch aufgreifen. Das Problem an Verschwörungstheorien ist ja, dass sie so im ersten Augenblick bei Skeptikern so auf, ah ja, genau, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also sie wirken sehr glaubwürdig im ersten Augenblick. Und ich sage jetzt mal gerade der Begriff Aluhut, die sehen natürlich in all dem, was jetzt passiert, eine Bestätigung ihrer Theorie. Und erkennen kann man sie häufig eben daran, dass sie schon auch ihre Verschwörungstheorie, der sie anhängen, auch auf Schildern oder so kundtun. Ja? Aber von Anfang an sind eben auch sehr deutlich zum Tragen gekommen, dass eben auch sehr viele rechte Gruppen mit dabei waren. Ja? Und deswegen also gerade auch dieser Bezug immer mit der Verharmlosung des Holocausts, das ist eigentlich sehr, sehr früh schon mit dabei gewesen. Natürlich hat nicht jeder Mensch, der esoterischem Gedankengut anhängt, auch einen Drall zur äußeren politischen Rechten. Und nicht jeder Rechtsextreme heißt Anthroposophinnen, UFO-Gläubige, Schamaninnen und Satanisten in den eigenen Reihen willkommen. Aber ganz offensichtlich gibt es Schnittpunkte, Kooperationen und Allianzen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben inzwischen eine Regierung, welche die Demokratie über Notverordnungen abgeschafft hat und eine Corona-Diktatur errichtet hat. Bitte googeln, Denkkappe aufsetzen. Die indigenen Europäer sind 6% der Weltbevölkerung. In Europa sind wir die Mehrheit. Zum einen gibt es einfach ein taktisches Zusammengehen. Wenn man sich nicht gegenseitig ausschließt, generiert man mehr Masse, mehr Aufmerksamkeit, mehr Drohpotenzial. Zum anderen nutzt man gemeinsame Medien. Verlage, die Esoterik, Ökologie und Rechtsextremismus nebeneinander publizieren. Magazine, in denen man Artikel, Interviews und Rezensionen teilt. Websites und Chatrooms, die nach beiden Seiten offen sind. Märkte und Veranstaltungen, auf denen neben esoterischem Mummenschanz und neuheidnischen Ritualen auch rechtsextreme Redner auftauchen. Papaya und Bill Gates in Quarantäne. Frieden, Freiheit, Wahrheit, Liebe. Aber ist das alles? Oder zeigen sich historisch gewachsene Verbindungen zwischen bestimmten esoterischen Kulten und rechtsextremer Gesinnung? Entsprechen sich vielleicht die Weltbilder, Feindprojektionen und Sprachbilder? Steckt in rechtem Gedankengut oft Esoterik? Oder steckt in der Esoterik oft rechtes Gedankengut? Ich bin nicht links und ich bin nicht rechts. Mir geht es einfach darum, dass ich meine Grundrechte hier wahre. Unter dem Vorwand des Seuchenschutzes ereignet sich die Aberkennung bürgerlicher Selbstbestimmungsrechte. Wehre den Anfängen. Wer jetzt noch schläft, erwacht im Albtraum einer totalitären neuen Weltordnung. Gib NWO keine Chance. NWO steht für New World Order. Gemeint ist die ominöse Macht, die eine Weltregierung anstrebt. Dass esoterische und rechtsextreme Personen und Szenen wenig Berührungsängste zeigen, tritt bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zwar besonders hervor. Das gibt es aber keineswegs erst in Zeiten der Pandemie. Beide, die politischen Kulte um Nationalismus, Rassismus und Militarismus und die um Seelenwanderungen, Geistererscheinungen und Naturmystik, haben ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert. Damals ging vielen Menschen in Europa und besonders in Deutschland die Entwicklung der Moderne in Industrie, Wissenschaft, Ökonomie, aber ganz besonders im Denken einfach zu schnell. So verlangte es die einen nach äußerer Autorität und nationalem Glanz, die anderen nach innerer Einkehr und Rückkehr zum natürlichen Leben. Gemeinsam war beiden Bewegungen vor allem das Antirationale, Antimoderne, Antiwissenschaftliche, Antiurbane und schließlich das Antidemokratische. Beide schufen geschlossene Weltbilder, in denen alles nur auf die Bestätigung der eigenen Überzeugungen hin ausgerichtet ist. Und alles, was ihnen widerspricht, Teil von üblen Machenschaften und Verschwörungen ist. Gemeinsam war ihnen auch das Faible für charismatische Führergestalten und die Vorliebe für gemeinschaftsbildende Rituale und Symbole. Kein Wunder, dass nationalistische und rassistische Vorstellungen auch Einfluss hatten auf esoterische Bewegungen, wie etwa die populäre Anthroposophie auf der Basis der Lehren des österreichischen Publizisten Rudolf Steiner. Steiners Ideen von der spirituellen Evolution von Menschen und Völkern bieten eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten nach rechts. So sympathisierten führende Nationalsozialisten wie der Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess mit der Anthroposophie. Obwohl die Anthroposophische Gesellschaft 1935 offiziell verboten wurde, gab es noch bis 1941 Waldorfschulen. In dieser in sich inkonsistenten Weltanschauung gibt es ein starkes rassistisches Element, das die Anthroposophie wiederum von der Theosophie, die sie behauptet, weiterentwickelt zu haben, übernommen hat. Das sind die sogenannten Wurzelrassen. Der Journalist Dietrich Kraus arbeitet als Redakteur und Autor für die Anstalt im ZDF. In einer Fernsehdokumentation und Zeitungsartikeln hat er sich mit der Anthroposophie auseinandergesetzt. Man kann sich das vorstellen wie eine Art rassistische Evolutionslehre. In diesem ist die Erde als Planet immer wieder wiedergeboren worden und auch der Mensch erscheint in jeder Evolutionsstufe in einer anderen Form und in sogenannten Unterrassen. Und dieses Rassegebilde ist eine Verbindungslinie zu dem Rassismus auch der Nationalsozialisten, auch wenn der eine viel biologischere Perspektive hat. Der anthroposophische Rassismus ist eher so ein esoterischer Rassismus. Es ist auch immer die Ausrede der Anthroposophen, dass sie sagen, naja, man wird ja immer wiedergeboren in der anthroposophischen Lehre. Und wenn man das Pech habe, mal als Schwarzer geboren zu werden, so Kraus über die Anthroposophie, dann könne man auf der nächsten Stufe aber aufsteigen zum Arier. Und irgendwann, wenn die Evolution weiter fortgeschritten ist, dann spielen die Rassen ja glücklicherweise gar keine Rolle mehr. Also so wird dieser Rassismus heute von anthroposophischer Seite gerne verniedlicht. Die Perspektive von Steiner ist quasi die Überwindung des Rassismus. Und bis dahin muss man eben quasi auch mit Inkarnationen in niedere Rassen einfach leben. Sowohl bei hiesigen Demonstrationen der Corona-LeugnerInnen als auch bei dem Sturm aufs Kapitol durch die Trump-Anhänger entstehen Bilder, die zugleich die Absurdität und die Brutalität der Bewegung veranschaulichen. In Deutschland markieren sich Demonstranten mit Judensternen als Impfgegner und junge RednerInnen vergleichen sich geschichtsvergessen mit Anne Frank oder Sophie Scholl. In den USA greift ein selbsternannter Schamane mit Büffelhörnern auf dem Kopf die demokratische Institution Parlament an. Er ist Anhänger der QAnon-Verschwörungsideologie. Auch sie verbindet den Rechtsextremismus mit der Esoterik. All right, so what's really important to understand about the Q movement, it is not just local to the United States, it is all over the globe because die QAnon-Bewegung gibt es auf der ganzen Welt. Sie beschäftigt sich mit Korruption auf höchster Regierungsebene, ob Exekutive, Legislative oder Jurisdiktion und in den Bankenkartellen. Auf der ganzen Welt sind Staaten im Griff von Zentralbankinstituten, die Regierungen gegen Zinsen Geld leihen und deshalb auch an den sozioökonomischen und geopolitischen Hebeln sitzen. Mit ihren Milliarden oder Billionen Dollar haben sie einen Haufen unterirdischer Basen geschaffen, wo sie hochgeheime Technologie entwickeln, um unendliche Energie zu erzeugen oder Anti-Schwerkraft-Technologie oder Klonen. Die Schweizer Alpen sind durchlöchert wie Emmentaler von diesen unterirdischen Basen. In den USA gibt es 150 bis 200 davon. Das ist wie eine globale Machtübernahme. Sie versuchen, eine New World Order zu schaffen, eine Weltregierung. Dass sich diese Verschwörungsfantasie für die Rechtsextreme wie für die esoterische Szene gleichermaßen nützlich erweist, hat auch damit zu tun, dass sie eigentlich nur bekannte Elemente neu kombiniert. Dass sie sich so rasch und nachhaltig verbreitet, ist allerdings auch der medialen Echokammer von Facebook, Telegram und Co. geschuldet. Wir können uns leichter mit Gleichgesinnten finden und kriegen auch vor allem ihre Inhalte angezeigt. Das befördert, dass sich die Weltbilder aus Rechtsextremismus, Esoterik und Verschwörungsfantasie verfestigen und bestätigen. Und macht es leichter, dass die User Verweigerung und Widerstand organisieren können. Von politischer Opposition oder kultureller Abweichung führt dies zu radikalerer Abkehr. Die Hardcore-Aktivisten lehnen nicht allein eine Regierung ab, sondern eine Regierungsform, die parlamentarische Demokratie. Nicht nur bestimmte Presseinhalte, sondern das Prinzip liberaler und kritischer Öffentlichkeit. Nicht nur bestimmte medizinische und hygienische Maßnahmen, sondern ein Weltbild, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen in all ihrer Unabgeschlossenheit basiert. In diesen fundamentalen Ablehnungen treffen sich dann doch die ursprünglich so unterschiedlichen Ideologien von Rechtsextremismus und Esoterik. Wo es keine politische Debatte, keine Suche nach Kompromissen, kein Vertrauen in wissenschaftliche Studien gibt, bleibt nur die universale Verschwörung als Erklärung. Es sind also drei Feindbilder, die diese Gruppen, die sich in der Erscheinung so unterscheiden, miteinander verbinden. Der demokratische Staat, die kritische Öffentlichkeit, die wissenschaftliche Rationalität. Das wird im Weltbild der neuen Protestbewegung zur New World Order oder zur Dämonkratie. Wer alles an dieser neuen Weltordnung beteiligt sein soll, zeigt ein Flyer, der im Sommer 2020 bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Münchner Marienplatz verteilt wurde. Medien, WHO, Johns Hopkins University, Christian Drosten, Robert-Koch-Institut, Impfstoffentwicklung, implantierter Mikrochip, Cyborg-Projekt, künstliche Intelligenz, Regierungen, Thinktanks, Bill Gates, Elon Musk, Clinton Foundation, Jeffrey Epstein, Vatikan. Verlust der seelischen Existenz. Die Mächtigen streben die Umsetzung der Apokalypse an, welche durch implantierten Mikrochip und Anbetung ihrer Götter den Höhepunkt erreicht und unseren seelischen Tod. Ist gleich Matrix. Im Science-Fiction-Film Matrix aus dem Jahr 1999 erkennt ein junger Mann nach und nach, dass die Welt um ihn herum nichts als eine gewaltige Illusion ist, geschaffen, damit eine parasitäre Macht sich seiner Lebensenergien bemächtigen kann. Dass Matrix auf dem Flyer erwähnt ist, weist auf eine weitere Verbindungslinie zwischen Rechtsextremismus und Esoterik hin, auf die Fantasien der Popkultur, die behandelt werden, als wären es Offenbarungen und Weissagungen. In ganz Europa leben die Anhänger der Anastasia-Bewegung die Fantasiewelt eines Fantasy-Autoren in der Wirklichkeit nach. Die Bewegung basiert auf der Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre mit esoterisch-spirituellen, verschwörungsideologischen, rassistischen und antisemitischen Inhalten. Offensichtlich erzeugt gerade die Mischung aus rechtsextremen, esoterischen, verschwörungsideologischen und popkulturellen Szenen eine erstaunliche Wirkung auf Demonstrationen und Versammlungen. Wenn die Esoteriker allein demonstrieren, machen sie weniger Eindruck. Die Demonstrationen, die ich am Marienplatz gesehen habe von Esoterikern, waren natürlich bei weitem nicht so gut besucht. Es sind auch die Menschen nicht stehen geblieben, also nicht im Gros. Maike Wengatz, München ist Bund e.V. Dann kamen eben ein paar Leute auf dem für sie vorbereiteten Fläche, weil es ja eine Demo ist und dann darf das ja nur auf bestimmten Flächen stattfinden, auf den angemeldeten. Da wurden dann eben am Boden Decken ausgebreitet und dann wurde letztendlich auch sehr viel Musik gemacht mit Rhythmusinstrumenten, also mit Trommeln und dann eben versucht tatsächlich Passantinnen und Passanten mit einzubeziehen, was ihnen aber in den ganz seltensten Fällen, also nach meiner Wahrnehmung, gelungen ist. Bleibt die Frage, wer versucht da eigentlich wen zu instrumentalisieren? Bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen, so die gängige Vorstellung, lassen sich wegen der Restriktionen genervte Jugendliche, ursprünglich unpolitische und in etlichen Belangen auch menschen- und naturfreundliche Kulte, eigentlich harmlose Spinner und eigenbrötlerische Sektierer von trickreichen und skrupellosen Populisten und Rechtsextremisten instrumentalisieren. Aber was, wenn dieses Bild die Verhältnisse unzulässig vereinfacht? Was, wenn esoterische Kulte Verschwörungsphantasmen mit rassistischen und antisemitischen Zügen und antidemokratische und antiaufklärerische Szenen ihrerseits rechtsextreme Bewegungen verstärken? Can't tell me life was meant to be like this. A black man in a world dominated by whiteness. Ever since the Declaration of Independence, we've been easily brainwashed by just one sentence. It goes, all men are created equal. That's why corrupt governments kill innocent people. With chemical warfare, they created crack and AIDS. Got the public thinking these were things that black folks made. And every time there's violence shown in the media, usually it's a black thing. So where are they leading you? To a world full of ignorance, hatred and prejudice. TV and the news for years they've fed you this. Foolish notion that blacks are all criminals, violent lowlifes, and then even animals. I'm telling the truth, so some suckers are fearing me, but I must do my part to combat the conspiracy. Schools, churches. Manche esoterischen Bewegungen waren schon immer bestrebt, politische Verbindungen aufzubauen. Andere dagegen genossen gerade den Status der Geheimgesellschaft und der Exklusivität. Die Theosophische Gesellschaft etwa wurde 1875 in New York gegründet mit dem Ziel, eine universale Bruderschaft der Menschheit zu bilden und im Menschen verborgene Kräfte zu erforschen. Wenn wir zum Beispiel eine Organisation haben wie die Theosophische Gesellschaft, dann trat diese sehr öffentlichkeitswirksam auf, brachte sich sehr aktiv in politische Diskurse ein, vor allem in Südasien auch. Julian Strube, Religionswissenschaftler an der Universität Hamburg, beschäftigt sich seit dem Studium mit dem Thema Esoterik und Rechtsextremismus und wundert sich, wie wenig erforscht es ist. Es gab aber auch verschiedene Formen der Organisation in den sogenannten Orden, wie der eher bekannte Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley etc., hat man vielleicht schon mal gehört, die eher einen Wert gelegt haben auf Privatsphäre, Zurückgezogenheit, das, was man dann im esoterischen Sprech Initiation, Geheimhaltung etc. nennen würde. Aber in bestimmten historischen Kontexten kommt das deutlich zum Ausdruck, wie zum Beispiel jetzt in gewissen US-amerikanischen Kontexten, wo esoterische Akteure, die sich selbst als Okkultisten, als Hexen, als Neuheiten etc. bezeichnen, sehr politisch aktiv sind und damit auch an die Öffentlichkeit treten. Ein solcher historischer Kontext ergibt sich heute zum einen durch die Pandemie, zu deren Bekämpfung ein großer aufklärerischer und solidarischer Pakt zwischen Staat, Gesellschaft, Medien und Wissenschaft gefordert ist. Auch der Aufstieg populistisch autoritärer Antipolitiker wie Donald Trump oder Wladimir Putin spielt eine Rolle. So sieht sich die neue rechte Protestkultur einerseits gerade enorm bestätigt. Andererseits muss sie aber auch Bedeutungsverlust fürchten, wenn es tatsächlich eine Rückkehr zur medizinischen und politischen Normalität gibt. Das öffentliche Auftreten auf Straßen und in den Medien verschafft enormen Zulauf und neue politische Wirksamkeit. Allerdings, wer gemeinsam mit Rechtsextremen protestiert, die etwa gegen Demonstranten oder Journalisten mit Gewalt drohen, läuft Gefahr, dass das gern bemühte Bild bürgerlicher Harmlosigkeit leidet. Das gilt auch für die Anthroposophie, die mit Waldorfschulen und Demeter-Biolandwirtschaft ein menschenfreundliches, ökologisches Image in den Vordergrund rückt und den problematischen Kern der Lehre im Hintergrund hält. Journalist Dietrich Kraus. Es gibt eine ziemlich, glaube ich, hinter den Kulissen heftige Diskussion zwischen, sagen wir mal, den Hardcore-Anthroposophen und, sag ich mal, so dem Waldorf-Establishment, die natürlich es für äußerst gefährlich erachten, jetzt in eine Ecke mit Verschwörungsideologen gestellt zu werden. Die Waldorfschule hängt stark von öffentlichen Steuergeldern und auch von einer gewissen Akzeptanz in dem Bürgertum ab. Und da ist es natürlich sehr schädlich, wenn man in die Querdenker-Ecke sortiert wird. Beim Kolloquium Corona zum Umgang mit einer globalen Krise der Akanthos-Akademie im Stuttgarter Rudolf-Steiner-Haus im Juni 2020 kamen etwa die Stil- und Inhaltselemente der Verbindungen von Rechtsextremismus, Esoterik und Verschwörungsfantasie zum Einsatz. Das erste dramaturgische Element ist dabei immer das Erweckungserlebnis. Corona ist ein großer Katalysator für das, was wir in der Welt erleben, für die Pharmaindustrie, die reibt sich die Hände. aber es ist auch für uns ein Katalysator, aufzuwachen. Viele, viele, viele Menschen sind plötzlich aufgewacht, entdecken eine neue Form des Bewusstseins, merken, dass sie vorher in gewissem Sinne geschlafen haben. Christoph Hück, Biologe, Dozent für Waldorfpädagogik und Autor. Und dann ist man natürlich empört, wenn man andere Menschen sieht, von denen man den Eindruck hat, die schlafen ja noch. Und die sind empört, weil wir uns Dinge herausnehmen und über Dinge zu reden, von denen sie glauben, dass das brandgefährlich ist, dass das schädlich ist, ja, dass das die Gesundheit schädigt. Und so polarisiert Corona eben auch. Ich habe jetzt mich selber sehr engagiert schon. Ich habe auch auf verschiedenen Demonstrationen gesprochen. Und ich habe am letzten... Das ist nett, dass Sie klatschen. Vielen Dank. Und ich habe da erlebt, wenn man aus der Anthroposophie heraus, aber in allgemeinverständlicher Sprache spricht, dann gibt es sehr viele Menschen, die das hören möchten und suchen. Für die Eingeweihten sind die Menschen, die ihnen nicht folgen, immer die Schlafenden, die es zu wecken gilt, die aber auch selbst schuld sind, wenn sie sich nicht erwecken lassen. Es gibt also die Erwachten und Wachenden, die Schlafenden und Nicht-Erweckten und die Teilnehmer der Weltverschwörung, teils willfährig dumm, teils dämonisch planvoll, immer toxisch und gefährlich. Wer sich trotz allem nicht erwecken lassen will, der muss automatisch der Verschwörung angehören. Religionswissenschaftler Julian Strube. Wenn wir jetzt beim Beispiel der Anthroposophie bleiben, ist es so, dass wir, also wenn wir jetzt auch auf die Gegenwart blicken, eine starke Präsenz eines links ausgerichteten, grün wählenden Bildungsbürgertums haben, in dem es dann aber auch durchaus Tendenzen gibt, wie sie sich jetzt auf den Corona-Demos greifen lassen. Die neue Protestbewegung übernimmt diese Ambivalenz und schafft es, Menschen mit sehr unterschiedlichen politischen und sozialen Biografien anzusprechen und auf gemeinsame Ziele und gemeinsame Sprachregelungen zu konditionieren. Die esoterische Einfärbung ist dabei nur ein Bindeglied. Ein anderes sind wiederkehrende Angst- und Horrorbilder. Es ist eine Struktur im Denken, die definitiv anschlussfähig ist. Denn QAnon ist ja maßgeblich davon bestimmt, dass diese Verschwörungsmythen zirkulieren. Ich erinnere an die Satanisten, die das Blut von Kindern trinken, die bestimmte Opfer, Menschenopfer vollführen etc. und Institutionen unterwandern, die Gesellschaft im Sinne einer New World Order kontrollieren etc. Das speist sich ganz maßgeblich auch aus antisemitischen Verschwörungsmythen, aber auch aus einem Bereich, den man durchaus der Esoterik zurechnen kann, nämlich dem Satanismus. Nun ist es aber so, dass diese satanischen Verschwörungsmythen nicht dem Bereich der Esoterik selbst entwachsen sind, das heißt nicht artikuliert wurden von Esoterikerinnen und Esoterikern. Seit dem 19. Jahrhundert lässt sich das nachvollziehen, sondern vor allem von medialen, von staatspolitischen und sonstigen institutionellen, vor allem auch kirchlichen Akteuren. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die in den 1980er Jahren sehr stark aufflammende sogenannte Satanic Panic. Da kam es zu so einer großen medialen und politisch aufgeladenen Kampagne, vor allem in den USA, etwas später dann auch in Deutschland, wo man davon ausging, dass satanische Verschwörungsstrukturen den Staat unterwandert hätten, dass Kinder geopfert würden etc. etc. Das sind all diese Motive, die jetzt bei QAnon auch wieder auftauchen, die aber artikuliert wurden von Polizeiinstitutionen, von führenden politischen Akteuren und von führenden kirchlichen Akteuren. Das heißt, wir haben hier einen Verschwörungsmythos, der sehr stark mit dem Bereich der Esoterik zusammenhängt, aber nicht von Esoterikern verbreitet wurde. Das verdeutlicht die Ambivalenz. Man könnte also sagen, dass in Verbindungen von Rechtsextremismus und Esoterik die Elemente der einzelnen Kulte und Bewegungen in gewisser Weise frei verfügbar werden. Um an einem esoterischen Gedankengut teilzuhaben, eine Verschwörungsfantasie zu teilen, eine rassistische und sexistische Ideologie aufzubauen, sich in ländlich-völkische Idyllen zu träumen, muss man gar nicht mehr unbedingt Mitglied einer festen Organisation, eines geheimen Ordens oder einer politischen Gang werden. Es genügt das Internet. Es genügen ein paar Bücher und Zeitschriften. Und es genügt, an Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen oder für Trump teilzunehmen. Das Rechtsextreme wie das esoterische Gedankengut ist da sozusagen zum Angebot in einem Selbstbedienungsladen der Kulte und Fantasien geworden. Und wie die Schurken kann man sich auch die Helden nach Belieben aus den Versatzstücken von Ideologie, Kult und Pop formen. Menschen bringen es aus der Mitte der neuen Protestbewegung zu Medienstars. Ebenso wie umgekehrt einstige oder aktuelle Medienstars in die Mitte der antidemokratischen Protestbewegung treten und nun statt mit Kochkünsten oder Schlagern ihr Publikum mit Verschwörungsfantasien begeistern. Die Auftritte solcher Stars sind ein weiteres Bindemittel zwischen Rechtsextremismus und Esoterik. Dass auf verschiedenen Demos auch zum Beispiel Rechtsextremisten oder Politiker einer rechtsextremistischen Partei reden konnten und zu reden eingeladen wurden. Alleine dadurch baut man ja eine Beziehung unter den verschiedenen Gruppierungen auf, wenn die Stars, die sogenannten Stars, dann eben reden können auf solchen Bühnen, eben dann nicht nur zu ihrer eigenen Gruppierung, sondern zu den anderen Gruppierungen. Und dann kommt hinzu, das wissen wir ja zum Beispiel auch aus der politischen Kommunikation, dass es ein immer stärkerer Trend hin zur Personalisierung geht. Auf der einen Seite habe ich eine Strömung, ich brauche aber immer ein Gesicht, das sozusagen diese Strömung gegenüber anderen Gruppierungen oder der Gesellschaft auch sichtbar ist. In den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und ähnlichen Inszenierungen der neuen Protestbewegung verwandelt sich also die unterschwellige Beziehung zwischen Rechtsextremismus und Esoterik in eine Performance. Man inszeniert die gegenseitige Bindung als Spektakel. Und weil die Zeit eher arm ist an Spektakeln, erreicht man damit höchste Aufmerksamkeit. Das alles freilich entspringt keinem teuflischen Masterplan und allenfalls hier und da grundlegenden politisch-strategischen Überlegungen. Es geschieht vielmehr, weil die Gelegenheiten günstig sind und weil der Zeitgeist dafür anfällig ist. Nicht zuletzt sind Empörung und Entsetzen der aufklärerischen, demokratischen, liberalen Zivilgesellschaft weiterer Ansporn und weiteres Bindemittel. Ist dies doch eine weitere Gemeinsamkeit, die Reduktion der Welt auf eine simple Formel: Wir gegen die anderen. Und wir sind erst richtig wir, wenn es gegen die anderen geht, ob es die nun gibt oder wir sie erst erfinden müssen. Im 19. Jahrhundert erleben wir heute wieder eine große Transformation, einen Schub der Modernisierung, was etliche Menschen und etliche Kulturen einfach nicht mitmachen möchten. Globalisierung, Migration, Digitalisierung, Beschleunigung der Kommunikation, Aufstieg neuer Mächte und zugleich Angst um den Job, drohende Wirtschaftskrisen und die nur durch radikale Verhaltensänderungen abzuwendende Klima- und Umweltkatastrophe. Es zeichnet sich ja tatsächlich so etwas wie eine neue Weltordnung ab, nur ist die eben nicht Ergebnis finsterer Verschwörungen, sondern entsteht aus Entscheidungen von Regierungen und Unternehmen, aber mehrheitlich transparent, aus politischer und ökonomischer Logik. Und wieder gibt es die Fluchtmöglichkeiten vor komplizierten und widersprüchlichen Ereignissen. Die in eine völkische, rassistische und nationalistische Gewaltherrschaft und die in ein antimodernes, antiaufklärerisches, archaisch-spirituelles, okkultes Welt- und Menschenbild. Nach einer langen liberalen Zwischenphase, in der Rechtsextremismus in einer Nische, wenn auch einer gewalttätigen, etwas für ewig Gestrige war und Esoterik als mehr oder weniger private Lebensauffassung galt, scheinen beide eine alte Beziehungsgeschichte wieder aufzunehmen. Allerdings gibt es dafür auch neue Schnittstellen und neue Bilder, die mit den alten Gemeinsamkeiten zusammenwirken. Die Impfkritik des 19. Jahrhunderts, die sich damals vor allem gegen die Pockenschutzimpfung gewandt hat, war auch eine ähnliche bunte Mischung wie heute. Also da waren Liberale dabei, einzelne Sozialdemokraten, viele Naturbewegte und eben auch Antisemiten, die quasi die Impfung als eine jüdische Geldmacherei denunzierten und behaupteten, das wäre Ausfluss eines materialistischen Denkens und wäre womöglich wirkungslos. Also es gab eben, ähnlich wie das heute gegen Gates gewandt wird, schon damals gegen die Juden den Vorwurf, diese Krankheiten würden quasi übertrieben oder erfunden, um das Geldverdienen zu erleichtern. In der Verschwörungsideologie haben Rechtsextremismus und Esoterik eine gemeinsame Sprache gefunden. Diese wirkt über beide hinaus und überall da, wo eine doppelte Bereitschaft vorhanden ist. Die Bereitschaft, die Welt radikal zu vereinfachen und in ein einziges geschlossenes Bild zu pressen, dem sich alles unterordnen muss. Und die Bereitschaft, die Welt nach dem Prinzip »Wir und die anderen«, »Gut und böse«, »Schwarz und weiß«, »Freund und Feind« zu ordnen und sich dabei intellektueller und moralischer Skrupel zu entledigen. Wo der Rechtsextremismus sich mit esoterischen Szenen verbindet, spricht er neue AdressatInnen an. Zum Beispiel fällt auf, dass die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ein diverseres, familiäreres und auch weiblicheres Gesicht zeigen als vorherige rechtsextreme oder rechtspopulistische Aufmärsche. Maiki Wengatz? Dass viel, viel mehr Frauen bei diesen Demos dabei sind, als es zum Beispiel bei Pegida ist und war. Das liegt aber, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen an den Themen und auch tatsächlich daran, dass, sag ich mal, die Esoterikerinnen mit ins Boot geholt wurden und dass es dort tatsächlich deutlich mehr Frauen gibt in dieser esoterischen Szene, als es zum Beispiel zu Zeiten von Pegida war. Also ja, es gibt viel mehr Frauen auf der Demo. Das ist ganz deutlich festzustellen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das auch bewusst gespielt wird, und zwar einfach, um nochmal das Bild zu verstärken, das sind alles total harmlose Menschen wie du und ich, da ist niemand dabei, der diesen Staat stürzen will. Das kann man natürlich durch diese vielen Frauen nochmal sozusagen dieses Image ein bisschen prägen, wir sind alles ganz harmlose Menschen. Zwischen Esoterik, Verschwörungsfantasien und Rechtsextremismus entsteht nicht nur ein gemeinsames Sprechen und gemeinsame Erzählungen, sondern auch eine gemeinsame Bildwelt, gemeinsame Zeichen und Symbole, wie etwa die schwarze Sonne. Es gibt in der Ukraine ein sogenanntes Azov-Bataillon, das dieses Symbol zumindest eine Zeit lang als Emblem verwendet hat. Da waren also tatsächlich in Europa kämpfende militärische Einheiten unterwegs, die dieses Symbol verwendeten. Religionswissenschaftler Julian Strube. Wir finden es auf der Ausrüstung und auf verschiedenen Manifesten etc., sogenannten, der Terroristen aus Norwegen, der Terroristen aus Neuseeland und auch im US-amerikanischen Kontext, wo also ein Symbol zu einem Erkennungsmerkmal für sehr rechtsextreme und auch offen neonazistische Kontexte wurde, das aus einem esoterischen Kontext kam. Ein Lehrstück einer semantischen Wanderung zwischen den Szenen. Und auch hier spielt einmal mehr ein Umweg über die Popkultur eine Rolle. Da kann man ganz grob unterscheiden, also seit den 1950ern und dann in den folgenden Jahrzehnten, vor allem dann 60er, 70er, zwischen einem Milieu, das altnazistisch war, das waren also teilweise auch wirklich frühere Nazis, dann aber auch neonazistisch, das esoterische Ideen verbunden hat mit der Idee, ja, das Deutsche Reich ist untergegangen, aber es gibt diese noch weiter kämpfenden SS-Einheiten, die sich in geheime Basen zurückgezogen haben unter Nord- und Südpol, in Südamerika etc. Und dank ihrer wegen esoterischer Technologie überlegenen Gefährten, Technologie etc., können sie diesen Kampf jetzt von dort noch weiterführen, auf einer esoterischen Ebene, gegen die Mächte der Finsternis, und das ist also stark antisemitisch aufgeladen. Und dann hat man gleichzeitig zu dieser Zeit aber auch den gesamten Kontext mit den UFO-Sichtungen seit 1947. Und eine gewisse populärkulturelle Tradition vor allem, die dann so in den 1960er Jahren sehr stark wird, wo solche Verbindungen zwischen Satanismus, Nationalsozialismus, Esoterik im weiteren Sinne, Ariosophie verbreitet worden sind, im Sinne, ja, die Nazis hätten diese esoterische Seite gehabt, haben satanistische Rituale durchgeführt, haben den Gral besetzt. Das findet sich alles noch bei Indiana Jones und Co. wieder. Das findet man heute in Filmen, Captain America, Hellboy und Co. wieder, Thule-Gesellschaft, solche Sachen. Und das fließt dann sozusagen in den 1980er, 90er Jahren zusammen. Das heißt, einmal eine Schiene, selbst neonazistisch, altnazistisch, rechtsextrem ausgerichtete Akteure. Andererseits aber eine dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstehende Populärkultur. Und das befeuert sich gegenseitig. Mit dem Internet wird ein mehrfach kodiertes Zeichen in Esoterik, Popkultur und Rechtsextremismus inflationär verfügbar. Eines jener offenen Geheimnisse, die als Ersatz oder Widerspiegelung verwendet werden. Man weiß, was gemeint ist, und muss doch keine rechtlichen Konsequenzen fürchten. Und vielleicht ein Symptom dafür, dass man die verschwörerischen Techniken, die man den anderen unterstellt, eigentlich liebend gern selbst anwendet. Da ist das Symbol der schwarzen Sonne ganz zentral, weil es in den 90er Jahren mit dem abstrakten Symbol in Verbindung gebracht wurde, was von diesen neonazistischen Akteuren auf die esoterische SS bezogen wurde. Und dann aber auch mit einem konkreten bildlichen Symbol aus der sogenannten Wewelsburg, die von Himmler zu einer SS-Weltanschauungsausbildungsstätte für Offiziere gemacht werden sollte, wo sich dieses Symbol als Bodenmosaik befindet. Wir haben also in den 90er Jahren diese Verbindung der Wewelsburg, die von der Populärkultur bereits als Ort des Grals und der esoterischen SS-Machenschaften aufgebaut wurde, und diesem dort sich befindenden Symbol mit diesem Konzept der schwarzen Sonne. Und seitdem haben wir dieses Sonnenrad-Symbol, das man relativ leicht nachgoogeln kann, als auch natürlich ganz pragmatisch in Anführungszeichen ein Ersatzsymbol für das Hakenkreuz. Ja, also man kann ein Sonnenrad-Symbol verwenden, das nicht verboten ist, das bestimmte Verweise impliziert auf den Nationalsozialismus und auf esoterische Ideen und das heute zu einem ganz erfolgreichen und sehr wichtigen Identifikationssymbol für ein globales Netzwerk aus rechtsextremen Akteuren dient. Esoterik und Rechtsextremismus gemeinsam in all ihrer jeweiligen Vielfalt ist eine Gegnerschaft zum demokratischen Staat. Man spricht ihm, wenn auch mit verschiedenen Argumenten, das Recht ab, in die eigenen Lebensentwürfe und in die eigenen Weltbilder einzugreifen. Den einen ist dieser demokratische Staat verhasst, weil er zu viel Staat bedeutet, den anderen, weil er zu viel Demokratie bedeutet. Dass eben dieser Staat, der als Corona-Regime, Gewaltherrschaft und gar faschistisch geschmäht wird, seinen fundamentalen Gegnern das Recht auf Demonstration und Agitation trotz medizinischer Gefährdung für sich und andere einräumt, dieser Widerspruch ficht da nicht an. Ebenso wenig, dass es die Vertreter der geschmähten Systemmedien und Lügenpresse sind, die ihnen öffentliche Wahrnehmung garantieren. Die Ablehnung von Staat und kritischem Journalismus muss also tiefer gehen. Geschlossene Weltbilder so oder so vertragen keine kritische Hinterfragung. Von allen Kritikern an ihrer Bewegung fühlen sie sich gemeinsam angegriffen. Ja? Sie haben also eine gemeinsame Gegenbewegung. Und dann kommt es natürlich zum Schulterschluss, weil sie sich alle durch die gleichen Mechanismen auch kritisiert sehen. Also sie sagen ja mit großer Vehemenz, sie verteidigen die Meinungsfreiheit und man würde ihnen das eben nehmen. Ja? Das ist ja allen diesen Gruppierungen gleich. Oder wenn wir Diana aus Kassel hören, sie fühlt sich eben wie Sophie Scholl und berichtet dann aber, dass sie seit Monaten an Demonstrationen teilnimmt, dass sie seit Wochen und Monaten solche Demonstrationen organisiert und auch auf ihnen redet. Also sie kann diese Meinungsfreiheit völlig ausleben, völlig ohne Gefahr zu sehen für Leib und Leben, vergleicht sich aber mit einem Menschen, die letztendlich ihr Leben verloren hat, weil es eben keine Meinungsfreiheit gab. Was aber hilft, wenn sich zwei Systeme geschlossener, antimoderner, antidemokratischer und antirationaler Weltanschauung so verbinden, dass sie die gleichen Begriffe, die gleichen Symbole und die gleichen Erzählungen verwenden können und sich dabei doch ganz unterschiedliche Ressourcen und Adressaten erschließen? Was hilft, wenn jede Kritik und jede Mahnung zur Vernunft abprallt und die beiden nur noch inniger zusammenführt? Was hilft, wenn ein gemeinsames Projekt, die Abschaffung der demokratischen Zivilgesellschaft zugunsten einer völkisch-spirituellen Gemeinschaft, für immer mehr verunsicherte Menschen attraktiv wird? Was hilft, wenn Rechtsextremismus und Esoterik sich in pop-industriellen Waren, Bildern und Erzählungen verbreiten? Was hilft, wenn sich gewählte Politiker der neuen Mixtur bedienen und sie noch dazu ermuntern, den Worten Taten folgen zu lassen? Auch wenn man manchmal nur kräftig lachen kann über die bizarren Symbole, Riten, Bilder und Erzählungen, die zwischen Esoterik und Rechtsextremismus getauscht werden, die demokratische Zivilgesellschaft scheint angesichts dieser gefährlichen Verbindung gerade ein wenig ratlos zu sein. Warum Esoteriker und Rechtsextreme nicht zufällig gemeinsam auf die Straße gehen. Sendung von Markus Metz. Es sprachen Annette Wunsch und Florian Schwarz. Ton und Technik Ursel Kierstein. Musikauswahl Roderich Fabian. Redaktion Julia Fritsche.